Monsieur Thurm, ça va? Ça va. Kaffee und ein Becken Marlboro. Das Lokal war überfüllt wie jeden Abend. Und Tom, der die meisten Männer und Frauen kannte, wurde von fast allen freundlich gegrüßt. Plötzlich hatte er das Gefühl, als beobachte ihn jemand. Unauffällig drehte Tom sich um. Der Junge links an der Rundung des Schanktisches hatte braunes Haar und trug eine Arbeiterjacke und dazu Jeans. Tom rührte seinen Kaffee um, nahm einen Schluck und blickte zu dem Jungen hinüber. Sofort senkte er den Blick und nahm sein Bierglas in die Hand. Guten Tag, Monsieur Tom. George lehnte sich über die Theke und wies mit dem Daumen auf den Jungen. Amerikaner, will hier arbeiten diesen Sommer. Er lachte heiser, als sei es überaus witzig, dass ein Amerikaner arbeiten wollte. Oder vielleicht, weil er glaubte, in Frankreich gäbe es gar keine Arbeit. Merci, non. Tom legte Geld für Zigaretten und den Kaffee auf den Schanktisch, warf noch einen Blick auf den Jungen und sah, dass der ebenfalls bezahlte. Es war jetzt dunkel. Als der Wagen vorbei war, hörte Tom schnelle, weiche Schritte hinter sich. Einen kurzen Moment überlegte Tom, ob er davonlaufen sollte. Tom hatte Angst. Er wandte sich um. Mr. Ripley? Mr. Ripley? Ja? Guten Abend. Ich bin... Ich heiße Billy Rollins. Ich habe eine Taschenlampe. Mit darf ich Sie damit vielleicht nach Hause bringen? Nicht nötig. Ich wohne hier ganz in der Nähe. Ich weiß. Nur ich habe den gleichen Weg. Tom ging einfach weiter. Besorgt streifte er die vor ihm liegende Dunkelheit mit einem Blick. Er hatte nur ein paar 20-Franc-Scheine bei sich und hatte keine Lust auf eine Schlägerei. Ich bin Amerikaner, Sir. Auf Urlaub hier? Kann man so nennen. Arbeite auch ein bisschen als Gärtner. Ach, wo denn? In Moret, Privathaus. Chez Madame Jean Boutin, 78 Rue de Paris. Sie hat einen ziemlich großen Garten, auch Obstbäume. Und du schläfst auch in Moret? Ja. Madame Boutin hat ein kleines Gartenhaus mit einem Bett und einem Waschbecken. Nur kaltes Wasser, aber im Sommer, da geht es. Wo kommst du her? New York. Und wie alt bist du? Ich werde 19. Hast du Arbeitspapiere? Zum ersten Mal sah Tom den Jungen lächeln. Nein. Formlose Vereinbarung. 100 Franc pro Tag. Wie lange machst du das schon? 5-6 Jours. Komm rein auf ein Glas Bier, wenn du Lust hast. Ich kann dich nach Moret zurückfahren. Sie stiegen aus der Küche kommend die gewundene Treppe zu Toms Zimmer hinauf. Tom trug das Bier und den Flaschenöffner. Darf ich mir die Hände waschen? Du kannst doch gerne heiß duschen, wenn du Lust hast. Mach gar keine Umstände. Vielen Dank. Ich kann mich ganz gut mit kaltem Wasser waschen. Ich kann das. Jeder kann das. Als der Junge aus dem Bad zurückkam und sich auf einen der Stühle setzte, fiel sein Blick auf einen Briefumschlag, der im Papierkorb lag. Auberge Reserve de Quatre Pattes. Ist ja komisch. Sind Sie da gewesen? Nein. Das war gelogen. Tom hatte sogar einen größeren Geldbetrag an das Tierheim überwiesen. Sie schicken mir ab und zu Rundschreiben, in denen Sie um Spenden bitten. Warum? Auf einem Waldweg bei Moret vor ein paar Tagen traf ich einen Mann und eine Frau, die fragten mich, ob ich nicht wüsste, wo diese Auberge sei. Sie hätten schon ein paar Mal Geld hingeschickt und wollten sich das Haus mal ansehen. In den Briefen heißt es immer, Besucher seien ihr nicht sehr lieb, weil sie die Tiere nervös machten. Wäre doch witzig, wenn es das Haus gar nicht gibt. Ein Wohltätigkeitsschwindel, genau. Warum ist mir das noch nicht eingefallen? Postlagernd Box 287, 18. Arrondissement. Welches Postamt? Wir sollten unter falschem Namen einen Brief an die Leute schreiben. Sie sind durchschaut. Sie kassieren Geld für nicht existierende Tiere. Machen Sie sich auf einen Besuch der Polizei in Ihrem Postfach gefasst. Wir müssten Ihre Spur aufnehmen, angefangen mit dem Postamt. Du hast jemanden bei dir, Tom? Ein Amerikaner, den ich im Dorf getroffen habe. Billy? Meine Frau, Eloise. Billy Rollins. Enchanté, Madame. Billy kommt aus New York. Hoffentlich haben Sie ein paar schöne Wochen in Frankreich. Ich wollte bloß gute Nacht sagen, Tom. Morgen früh, Noël und ich wollen in das Antiquitätengeschäft in Le Pavis du Roi und dann zum Lunch in den Aigle Noir in Fontainebleau. Amüsiert euch gut. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich bringe Billy mit dem Wagen nach Moret. Erschrick also nicht, wenn du mich später heimkommen hörst. Ich schließe ihn immer ab, wenn ich gehe. Gute Nacht. Und ich fahre dich jetzt nach Hause. Und deine Familie lebt in New York? Was macht denn dein Vater, wenn die Frage nicht indiskret ist? Er, Elektronik. Sie machen Messinstrumente. Ah, und du stehst gut mit deiner Familie? Oh ja, klar. Sie schreiben dir? Ja, ja. Klar, sie wissen, wo ich bin. Dann gab der Junge an, wo Tom halten sollte. Vor einem bescheidenen, mittelgroßen Haus. Die Fenster waren alle dunkel. Den Vorgarten trennte eine niedrige, weiße Mauer vom Gehweg. Tom sah, wie der Junge zu dem dunklen Tor ging. Er hatte das Gefühl, dass der Junge über reichlich Geld verfügte und es nicht nötig hatte, Gartenarbeit für 100 Frauen pro Tag anzunehmen. Was also wollte dieser Junge von ihm? Zwei Tage später saß Tom nach dem Frühstück auf der Terrasse und überflog die Leutespalte der Tribune. Frank Sinatra hatte einmal mehr einen allerletzten Auftritt. Frank Pearson, 16, Lieblingssohn des verstorbenen Lebensmittelgroßhändlers John Pearson, hatte den Familienwohnsitz in Maine vor fast 3 Wochen verlassen und die Familie war in Sorge, weil sie seitdem nichts von ihm gehört hatte. Der Tod seines Vaters im Juli hatte Frank und die Familie war in Sorge, weil sie seitdem nichts von ihm gehört hatte. John Pearson hatte die letzten Jahre Und aus dem gleichen Grund. John Pearson hatte die letzten Jahre seines Lebens in Rollstuhl verbringen müssen. Ähnlich wie George Wallace aus Alabama. Nicht ganz so reich wie Howard Hughes, aber das Vermögen betrug immerhin Hunderte von Millionen, die er mit Lebensmitteln verdient hatte. Heute kriegen wir gründlich was ab. Du bist nervös, Tom. Das ist doch nicht unser erstes Gewitter. Ich bin ganz froh, dass es schon jetzt kommt und nicht erst heute Abend. Ich muss noch zu Papa, weißt du. Tom erinnerte sich besonders deshalb an die Nachrufe, weil es nicht klar gewesen war, ob John Pearson Selbstmord verübt hatte oder ob es ein Unfall war. Ich sehe schnell mal nach dem Garten. Wenn nun Billy Rowlands in Wahrheit Frank Pearson war. An das Gesicht des alten Pearson in der Tribune konnte sich Tom nicht mehr erinnern. Dafür erinnerte er sich umso besser an das des Jungen. Nachdenklich und ernst. Ein fester Mund und gerade dunkle Augenbrauen. Und der Leberfleck auf der rechten Wange. Vielleicht für ein Durchschnittsfoto nicht groß genug, aber immerhin ein Kennzeichen. Tom, komm doch rein! Willst du vom Blitz getroffen werden? Ich bin gar nicht nass. Ich dachte bloß noch was anderes. Woran denn, Tom? Du bist in letzter Zeit so abwesend. Trockne deine Haare. Mr. Ripley? Ja? Ich war in Paris, wegen der Auberge. Es war interessant. Hast du was gefunden? Ja, etwas, ja. Und es macht Ihnen vielleicht Spaß. Ich dachte, wenn wir ein paar Minuten Zeit hätten heute Abend, so um 7. Heute Abend passt es gut. Der Gewittersturm hatte sich um Mittag ausgetobt und spät nachmittags lag der Garten hell und sauber in ungewöhnlich staubfreiem Sonnenlicht. Tom hörte sich gerade die 7 Uhr Nachrichten an, als es draußen an der Einfahrt klingelte. Hier, das ist für Sie. Tom machte die Plastiktüte auf und zog eine Schallplatte mit Schubert-Liedern, gesungen von Fischer Dieskau, heraus. Danke sehr. Meine Frau ist heute Abend bei ihren Eltern. Da ist sie gewöhnlich, am Freitagabend. Was war denn mit Paris? Billy berichtete, wie er in Paris die Postämter im 18. Arrondissement abgeklappert hatte und wie er auch bei der Polizei keine Adresse des ominösen Tierpflegeheims herausbekommen konnte. Da scheint sich ja unser Verdacht, dass es sich um einen Schwindel handelt, zu bestätigen, sagte Tom und öffnete am Barwagen eine weitere Flasche Heineken. Er brachte sie an den Couchtisch. Er hatte beschlossen, es darauf ankommen zu lassen. Hast du das gelesen von dem Tod des Amerikaners John Pearson vor ungefähr einem Monat? Ja, ich glaube, ich habe sowas gehört. Irgendwo. Einer der beiden Söhne ist verschwunden. Frank heißt er. Die Familie macht sich Sorgen. Na ja, wusste ich gar nicht. Ich dachte gerade, dass du es sein könntest. Ich? Entschuldigen Sie, Monsieur Tom. Wird der... Ja, ich denke schon. Du kannst doch zum Essen bleiben, Billy, nicht wahr? Gern, ja, vielen Dank. In einer Viertelstunde, Monsieur Tom. Das Hauptgericht war Huhn mit Klößen. Tom hatte Madame Annette beigebracht, wie man Klöße auf amerikanische Art macht. Der Junge aß mit gutem Appetit und auch der Montrachet schien ihm zu schmecken. Du bist es doch. Und wenn ich Ihnen sage, dass ich die Person bin, von der Sie... Erzähl mir von deiner Familie. Gibt's da nicht einen John Junior? Johnny. Ich habe seinen Pass mitgenommen. Er ist 18. Ich kann seine Unterschrift nachmachen. Johnny ist in Harvard. Die Beisetzung war doch in Maine, nicht wahr? Die Einäscherung. Und deine Mutter? Ach, die. Sie ist recht hübsch. obgleich sie schon über 40 ist. Blond. Sie hat gern Gäste und Partys. Und Politik, republikanische. Ich weiß jetzt wenigstens, warum dein Haar immer hoch steht. Der Scheitel war früher links. Madame Manette brachte ein Tablett mit Kaffee ins Wohnzimmer. Ich möchte gehen, bevor Ihre Frau zurückkommt. Leider werden Sie die Fahndung nach dir noch weiter ausdehnen. Wissen Sie nicht bereits, dass du in Frankreich bist? Das weiß ich nicht. Kidnapper, dachte Tom, das kam vielleicht als nächstes. Eine Möglichkeit war es ganz sicher. Tom wollte Frank nicht an den Fall des jungen Getty erinnern, an die minutiöse Suche, die dann doch erfolglos geblieben war. Die Kidnapper hatten dem Jungen ein Ohr abgeschnitten, zum Beweis dafür, dass sie ihn in ihrer Gewalt hatten. Und die 3 Millionen Dollar Lösegeld waren bezahlt worden. Warum hast du den Pass deines Bruders mitgenommen? Vielleicht, weil er älter ist und ich mich sicherer fühlte. Und mit deinem Vater bist du doch auch gut ausgekommen. Die Firma, die ist sehr groß, wissen Sie, und ich sah nicht ein, warum ich mein Leben für sie hingeben sollte. Wir kamen nicht sehr gut miteinander aus. Wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe gemerkt, du hast dir den David angesehen. Gefällt dir das Bild? Ich kannte diesen noch nicht. Waren da wirklich welche gefälscht? Ich weiß nicht. Bewiesen wurde nie etwas. Mein Vater, er hat nämlich einen David. Der Regenbogen, kennen Sie es? Tom wusste Bescheid. Eine Fälschung von Bernard Tufts. Es ist etwas Warmes in den Dörwitz. Menschlich meine ich. Francis Bacon ist hart und realistisch, aber das ist dieses hier auch. Auch wenn es nur 2 kleine Mädchen sind. Rembrandt mag ich sehr gern. Mein Vater, der hat einen, den hält er irgendwo in einem Safe aufbewahrt. Mein Vater war immer im Rollstuhl. Seit ich ungefähr 5 war. Ungefähr. Einer hat auf ihn geschossen. Mein Vater wusste, wer dahinter steckte. Ein anderer Lebensmittelkonzern. So geht's ihm zu in Amerika. Meine Mutter ist in Maine, nehme ich an. Vielleicht auch in der New Yorker Wohnung, ich weiß es nicht. Ein Mädchen würde ich schon anrufen, wenn ich könnte. Aber nicht mal ihr will ich sagen, wo ich bin. Was für ein Mädchen? Theresa. Sie wohnt in New York? Mhm. Hast du Streit mit ihr gehabt? Nein. Nein. Frank strahlte, als er in die Innentasche seines Jacketts griff und die Brieftasche herausholte. Er gab Tom ein kleines quadratisches Foto in einem transparenten Umschlag. Mein Lieblingsfoto. Tom sah auf dem Polaroid ein braunhaariges Mädchen mit lebhaften Augen. Macht es Ihnen wirklich nichts aus, mich nach Hause zu bringen? Meine Schuhe sind zwar ganz bequem, aber... Frank trug Schuhe von Gucci. Schwarz-runzliges Leder im Mokassin-Stil. Tom ging an das Telefontischchen und kritzelte einen Zettel. Bringe einen Freund nach Hause, bin wahrscheinlich vor Mitternacht zurück, Tom. Ein einzelner Vogel weckte Tom. Was war das für ein Vogel? Frank? Plötzlich fiel Tom ein, dass der Junge im Haus war. Die Ereignisse der letzten Nacht verdrängten blitzschnell die Müdigkeit und ließen Tom ganz wach werden. Als sie gestern Nacht Moray erreicht hatten, verlangsamte Tom die Fahrt vor dem Haus mit der Nummer 78 auf der linken Straßenseite. In der Nähe des Hauses stand ein fremder Wagen geparkt. Im Scheinwerferlicht sah Tom, dass das Nummernschild auf 75 endete, der Wagen also in Paris zugelassen war. Im gleichen Augenblick gingen die Scheinwerfer an, leuchteten blendend auf Toms Windschutzscheibe. Tom meinte, auf den Vordersitzen 2 Männer gesehen zu haben. Was ist das? Möchte ich auch gern wissen. Aufpassen! Flüsterte Frank und zeigte mit der Taschenlampe auf 3 zusammengestellte Eimer. Frank zog einen Schlüssel aus der Tasche, öffnete die Tür des kleinen Hauses, machte Licht und gab Tom die Taschenlampe zurück. Einfach, aber geheim. Noch hatte Tom die Tür nicht geschlossen, als in Madame Boutins Haus ein Licht anging. Billy? Madame? Gegen 10 waren zwei Männer, zwei Fremde hier und haben nach dir gefragt, Billy. Nach mir? Wer waren die Leute? Ihren Namen haben sie nicht gesagt. Nur, sie wollten meinen Gärtner sprechen. Ich kannte sie gar nicht. Ich schätze es nicht, wenn solche Leute nachts an meiner Tür klingeln. Tut mir leid. Heute übernachtest du bei mir. Und dann morgen, kannst du dann morgen denken. Ich muss ihr Louise sagen, dass du bei uns übernachtest. Für sie bleibst du Billy Rollins, ist das klar? Okay. Ich sag ja, du willst ein bisschen Gartenarbeit für uns machen. Mach dir keine Gedanken. Bonjour, Madame Annette. Monsieur Tom, vous avez bien dormi? Ausgezeichnet, danke schön. Wir haben heute Morgen einen Gast, Billy Rollins. Ah? Der junge Amerikaner, den Sie gestern Abend kennenlernten. Ah, oui. Wird vielleicht für ein paar Tage hier bleiben. Tom nahm das Tablett und ging die Treppe hoch zu dem Zimmer, in dem der Junge schlief. Herein. Guten Morgen. Oh. Kaffee? Tee? Orangensaft? Du musst gleich heute Morgen den Kündigungsbrief an Madame Boutin schreiben. Je eher, desto besser. Ich bringe ihn dann hin. Tom sah zu, wie der Junge mit Genuss frühstückte. Weißt du noch, an welchem Tag du von zu Hause weggegangen bist? 27. Juli. Heute war der 19. August. Wo hast du in Paris gewohnt? Hotel Dans le Terre, Rue Jacot. Ich verstehe gar nicht, warum du dich verstecken willst. Ich möchte einfach Ruhe haben. Nur noch ein paar Tage. Kann ich mal den Pass sehen, den du jetzt hast? Den von deinem Bruder? Bei den Passkontrollämtern in England und Frankreich war man bestimmt darüber informiert, dass Frank Pearson vermisst wurde. Wie willst du in Europa weiterkommen? Die halten dich an jeder Grenze fest. Tom sah das leichte Zittern in der Hand des Jungen, als er ihm den Pass zurückgab. Deine Mutter muss doch jetzt wissen, dass du den Pass deines Bruders Johnny mitgenommen hast. Und dass deiner zu Hause ist. Sie können deine Spur nach Frankreich leicht verfolgen. Wenn die Polizei dich hier festnimmt, dann ist das viel unangenehmer, als wenn du deiner Mutter jetzt Bescheid gibst. Der Junge sah ihn stumm an. Tom ging nach unten, zog sich eine alte Korthose an und goss die Pflanzen im Treibhaus. In der Morgenpost fand er einen Brief von Jeff Constant aus London vor. Ich bin damit einverstanden, dass wir nun doch Schluss mit der ganzen Sache machen und habe nach Rücksprache mit Ed die entsprechenden Leute informiert. Das wird unsere Einkünfte zwar erheblich reduzieren, aber du weißt, wir haben immer auf deinen Rat gehört, Tom. Tom schlug die France Dimanche auf und erschrak, als er das Enfassfoto von Frank sah. Mit dem Scheitel auf der linken Seite und dem kleinen Leberfleck auf der rechten Wange. Die Überschrift des zweispaltigen Artikels lautete: Amerikanischer Millionärssohn versteckt sich in Frankreich. Frank Pearson, wer hat ihn gesehen? Knapp eine Woche nach dem Tode des Multimillionärs John G. Pearson, des amerikanischen Lebensmitteltycoons, verließ sein jüngerer Sohn Frank, 16, das luxuriöse Heim in Maine, USA, nachdem er den Pass seines älteren Bruders John an sich genommen hatte. Es heißt, der ältere Bruder John beabsichtige, mit einem Privatdetektiv nach Europa zu kommen. Es heißt, der ältere Bruder John beabsichtige, mit einem Privatdetektiv nach Europa zu kommen und hier nach Frank zu suchen. Ich finde ihn leichter, weil ich ihn kenne, sagte John Pearson Jr. John G. Pearson Senior war invalide und lebte im Rollstuhl, seit vor 11 Jahren ein Attentat auf ihn verübt wurde. Am 22. Juli des Jahres verunglückte er tödlich, als er von einer Klippe auf seinem Grundstück in Maine stürzte. Selbstmord oder Unfall? Selbstmord oder Unfall? Die amerikanischen Behörden gaben als Todesursache Unfall an. Doch welches Geheimnis steckt hinter der Flucht des Jungen aus seinem Zuhause? Über dich steht was in der Klatschspalte. Der Junge erschrak, las aber den Artikel bis zu Ende. Na, was ist denn los? Was ist denn schon passiert? Bis jetzt? Warum willst du nicht zurück nach Hause? Ich habe meinen Vater umgebracht. Ja. Ich habe ihn von der Klippe runter. Der Junge gab auf, war einem Zusammenbruch nahe. Er senkte den Kopf. Tom hatte noch nie einen so sanftmütigen Mörder gesehen. Weiß es John? Nein. Keiner hat mich gesehen. Hat irgendjemand irgendwas gesagt? Hm. Dein deine Mutter? Meine Mutter nicht. Susi, die Haushälterin, die hat mich aber nicht gesehen. Konnte sie auch gar nicht, sie war im Haus. Außerdem ist sie kurzsichtig. Die Klippe, die kann man vom Haus aus gar nicht sehen. Die Polizei, die haben mir nicht geglaubt. Sie ist alt und ein bisschen durchgedreht. Jetzt habe ich es Ihnen gesagt, okay? Okay? Sie sind der einzige Mensch auf der Welt, dem ich es sagen würde. Und es ist mir gleich, was Sie sagen. Ich meine, was Sie der Polizei oder sonst jemanden sagen. Aber jetzt ist es am besten, wenn ich gehe. Wohin? Das weiß ich nicht. Hör zu, Frank. Wir besprechen das heute Abend. Du kannst jetzt nicht einfach verschwinden. Ich gehe, solange ich noch kann. Tom packte mit der linken Hand die Schulter des Jungen, mit der rechten seine Kehle. Das tust du nicht! Die Augen des Jungen hatten sich vor Schreck geweitet. Das war, was Tom gewollt hatte. Um ganz sicher zu sein, versteckte Tom die Zeitung hinter einem gewaltigen Blumenkübel. Im Haus klingelte das Telefon. Hallo, Tom. Hier ist Reeves. Was gibt's Neues, alter Freund? Oh, nicht sehr viel. Kannst du einen Freund bei dir unterbringen für eine Nacht? Wann? Morgen Abend. Er heißt Erik Lanz. Es wäre besser, wenn er nicht in einem Pariser Hotel übernachtet. Verstehe, ja. Es geht klar, Reeves, alter Junge. Der Mann hatte natürlich irgendetwas bei sich. Reeves war in erster Linie Hehler. Da du gerade da bist, am Apparat, ich werde einen amerikanischen Pass brauchen. Ich schicke dir Montag ein Foto per Eilboten. Für dich selber? Nein, für jemand Jüngeren. Nicht über 21. Also keinen alten, viel benutzten Pass. Kannst du das machen? Klar, Tom. Tom legte auf. Wer war das? Reeves aus Hamburg. Will er herkommen? Wollte bloß mal guten Tag sagen. Billy möchte sich gern meine Janes Schlachtschiff Büchersammlung ansehen. Ne? Wir gehen nach oben. Komm, Billy! In Toms Zimmer setzt sich der Junge auf den Holzstuhl, den Tom an seinem Schreibtisch benutzte. Mein Vater hatte immer den Sonnenuntergang beobachtet. Im Sommer fast jeden Abend. Ich hatte überhaupt nicht geplant, sowas zu tun. Schon am nächsten Tag, da konnte ich irgendwie nicht glauben, dass ich es getan hatte. Gewöhnlich ging ich nicht mit meinem Vater hinaus zum Sonnenuntergang. Ich glaube sogar, er wollte da lieber alleine sein. An dem Tag da... Da bat er mich mitzukommen. Der hatte gerade mit mir über die Schule gesprochen, dass ich nun bald nach Harvard gehen und vielleicht das alles. Versuchte sogar, ein paar nette Worte über Theresa zu sagen. Immer sagte er, wie blöd es sei, sich mit 16 zu verlieben, womöglich früh zu heiraten. Und dabei habe ich nie ein Wort von heiraten gesagt. Ich habe doch nicht einmal Theresa gefragt. Auslachen würde sie mich. Dieses Getue, dieses total verlogene Getue. Wo sie mal bei uns war, da war mein Vater so taktlos zu ihr. Einfach unfreundlich. Ich hätte Nein sagen sollen. Als wir hinkamen, da fing er an zu reden. Die Klippe dort ist steil. Geht sie bis zum Meer runter? Steil genug, um jemanden zu töten. Es ist schrecklich. Manchmal kann ich nicht glauben, dass ich es getan habe. Seltsam, ich hatte das Gefühl, als könnte ich seine Schultern und seinen Hinterkopf keine Sekunde länger ansehen. Ich stürzte vorwärts und trat den Bremshebel runter, schlug auf den Fahrtknopf und gab dem Stuhl auch noch einen Stoß. Ich habe bloß gehört, wie er aufschlug. Tom wurde einen Augenblick übel, als er sich das vorstellte. Was hast du dann gemacht? Hinterher? Ich war auf einmal sehr müde. Eugene, unser Fahrer, war unten im großen Speisezimmer. Meine Mutter war mit Tal oben im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Und dann hat Tal das Krankenhaus angerufen. Wer ist Tal? Tal, ein Freund meiner Mutter aus New York. Talmadge Stevens. Rechtsanwalt, aber keiner von den Rechtsanwälten meines Vaters. Ziemlicher Brocken. Und später die Polizei? Journalisten? Ja, ja. Hat deine Mutter dich verdächtigt? Nein, das hat sie nicht. Sie halten mich für ziemlich... Ich weiß nicht. Ernsthaft und ehrlich. Anders als Johnny. Deshalb hat mein Vater bei mir die Schraube angesetzt. Damit ich mich für die Firma interessiere. Für dieses Pearson-Imperium. Frank warf die Arme in die Luft und lachte. Tom sah, der Junge war müde. Wissen Sie, was ich manchmal denke? Dass mein Vater ohnehin schon nahezu tot war. Halbtot in seinem Stuhl. Vielleicht wäre er schon bald gestorben. Vielleicht hast du Lust, das alles aufzuschreiben. Du könntest meine Schreibmaschine benutzen. Oder schreibst du lieber mit der Hand? Ja, ich kann es mal versuchen. Tom war ratlos und ging nach unten, wo Madame Annette die grässliche Aufgabe vor sich hatte, einen lebenden Hummer in einen riesigen Topf mit kochendem Wasser zu schmeißen. Die Hummer tun ihnen immer so leid. Ihr Lachen war vergnügt. Sie hob das Tier in den Wasserdampf. Tom drehte sich um und gab Madame Annette zu verstehen, dass er draußen warten würde. Hatte er nicht noch ein protestierendes Zischen von dem Hummer vernommen? Nahm er nicht noch jetzt mit dem hochempfindlichen Teil seines Gehörs einen Schmerz- und Wutschrei aus der Küche wahr, ein letztes hohes Kreischen, als das Leben entwich? Gegen 5 Uhr an diesem Samstagnachmittag beschloss Tom, Eloise von Erik Lanz zu erzählen. Liebes, ich habe keine Lust, heute Abend zu den Boileaus zu gehen. Oh, aber du hast es versprochen. Und was ich dir sagen wollte, ich hole morgen Abend einen Freund von Reeves ab. Bleib bloß eine Nacht bei uns. Billy kann dann mein Zimmer nehmen und ich schlafe bei dir. Wer ist es denn? Reeves sagt, er heißt Erik. Ich hole ihn in Moray ab. Also gut, dann gehe ich jetzt. Agnes sagt, ich solle früh kommen, damit wir noch plaudern können. Tom begleitete sie hinaus. Ach ja, Darling, sag doch bei den Boileaus bitte nichts davon, dass jemand bei uns ist. Sag nichts von einem amerikanischen Jungen. Danke. Tom hatte die großen Torflügel für sie geöffnet und winkte ihr zu, als sie durchfuhr und dann nach rechts ab. Im Haus kam ihm Frank entgegen. Ich habe 7,5 Seiten geschrieben. Abends, gegen 9:15, lag Tom auf seinem Bett, die Schuhe hatte er ausgezogen und las Franks Bericht. Für mich ein ganz Sonnabend, der 22. Juli. Ich wollte Therese anrufen und sie überreden, nach New York zu kommen. Dann konnten wir entweder ein Hotelzimmer nehmen für mehrere Tage oder sie konnte mit mir in der New Yorker Wohnung wohnen. Ich wollte Therese anrufen und sie überreden, nach New York zu kommen. Dann konnten wir entweder ein Hotelzimmer nehmen für mehrere Tage oder sie konnte mit mir in der New Yorker Wohnung wohnen. Ich wollte etwas unternehmen. Und ich fand, ihr New York vorzuschlagen, das war großartig. Und darauf konnte man sich freuen. Ich hätte bereits in New York sein können, aber mein Vater wünschte, ich sollte ein Gespräch führen mit einem Mann namens Bumstead oder so ähnlich. Der wollte in Hyannisport ein paar Wochen Urlaub machen. Dieser Bumstead ist eine Art Geschäftsmann, ungefähr 30, sagte mein Dad. Sicher dachte mein Dad, 30 wäre jung genug, um mich zu bekehren. Zu seiner Art von Leben, Geschäft. Dieser Bumstead sollte am nächsten Tag kommen. Er ist dann nicht gekommen, wegen dem, was geschehen ist. Hier war Frank zum Kugelschreiber übergegangen. Ich versuchte, an größere Dinge zu denken. An mein ganzes Leben, soweit ich konnte. Ich versuchte, mir auszudenken, was ich vom Leben wünschte. Und ich konnte an nichts anderes denken als an Theresa. Weil ich so glücklich bin, wenn ich bei ihr bin. Und sie scheint dann auch glücklich zu sein. Und ich dachte, wir beide zusammen könnten etwas erreichen. Einen Sinn. Oder Glück. Oder weiterkommen. Ich weiß, ich möchte glücklich sein. Und ich finde, jeder sollte glücklich sein und nicht von irgendwas oder irgendwem eingezwängt sein. Damit meine ich, physisches Wohlbefinden und die Art, wie man lebt. Aber... Frank hatte das Aber ausgestrichen und schrieb nun wieder auf der Maschine. Ich weiß noch, nach dem Lunch war Tal bei uns. Der Freund meiner Mutter. Das Essen ödete mich an. Meine Mutter und Tal brachten es fertig, ganz viel zu lachen. Sie haben ihre privaten Witze über Leute in New York, die sie kennen. Nach dem Essen hörte ich, wie mein Vater in der Bibliothek laut schreiend mit Tokio telefonierte. Ich schaltete ab und wartete in der Diele. Mein Vater sagte, er wolle mir noch etwas sagen. Es lief darauf hinaus, dass ich ihn gegen 6 in der Bibliothek aufsuchen sollte. Ich fand, das hätte er mir auch beim Essen sagen können. Ich war wütend und ging in mein Zimmer. Die anderen begannen auf dem Rasen Croquet zu spielen. Ich verabscheute meinen Vater, das gebe ich zu. Ich habe gehört, dass viele Menschen ihren Vater verabscheuen. Das heißt aber nicht, dass man seinen Vater umbringen muss. Ich glaube, ich bin immer noch nicht imstande, ganz klar zu sehen, was ich getan habe. Und deshalb kann ich herumgehen wie ein mehr oder weniger gewöhnlicher Mensch, obgleich ich das nicht dürfte. Und innerlich ist mir auch anders. Ich bin verkrampft und vielleicht werde ich das nie wieder loswerden. Das ist der Grund, warum ich, nachdem ich es getan hatte, beschloss, Tom Ripley aufzusuchen, für den ich mich irgendwie stark interessierte. Das lag zum Teil an dem Geheimnis mit den Durwood-Bildern. Tom überschlug ein paar Seiten und begann erst wieder zu lesen, als Frank erneut mit dem Kugelschreiber geschrieben hatte. Dies ist ein Geständnis. Und ich gestehe einem einzigen Menschen, Tom Ripley, dass ich meinen Vater getötet habe. Ich habe seinen Stuhl über die Klippe gestoßen. Manchmal kann ich nicht glauben, dass ich es getan habe, aber ich weiß, ich habe es getan. Ich will frei sein und mich frei fühlen. Ich will nur frei sein und ich selber sein. Was immer das ist. Ich glaube, Tom Ripley ist frei im Geist, in seinen Anschauungen. Er ist anscheinend auch freundlich und höflich gegenüber anderen. Ich glaube, ich sollte jetzt aufhören. Es ist wohl genug. Musik ist gut. Jede Art Musik, klassische oder was immer. Nicht in irgendeiner Art von Gefängnis zu sein, ist gut. Nicht andere Menschen zu manipulieren, ist gut. Frank Pearson. Your face when sleeping is sublime. Tom musste sich angestehen, dass er die 7 oder 8 Morde, die er verübt hatte, auch nicht gern noch einmal durchleben oder analysieren würde. Der schlimmste war zweifellos der erste, der Mord an Dickie Greenleaf, dem jungen Mann, den er mit dem vorderen oder hinteren Teil eines Ruders totgeschlagen hatte. Ich finde das sehr gut, was du da geschrieben hast. Was da steht, ist sehr interessant. Ja? Was meinen Sie mit, was da steht? Frank wartete auf ein weiteres Wort von Tom, aber Tom wusste nichts zu sagen. Haben Sie schon mal jemanden umgebracht? Ja, das habe ich. Sogar mehr als einen? Ehrlich gesagt, ja. Hör mal zu, Frank. Wenn keiner dich verdächtigt, hast du doch keinen Grund, dich zu verstecken. Jetzt, wo du alles aufgeschrieben hast, kannst du vielleicht bald nach Hause gehen. Meinst du nicht? Ich krieg einen neuen Pass für dich. Theresa, liebt sie dich? Sagen tut sie es nicht. Ist sie deine einzige Freundin? Ja. Tom ging hinaus und überließ ihn der Musik. People say that it's impossible. Gowns lovely made out of lace. And all the things that you do to your face. You're a slick little girl. Oh, you're a slick little girl. Eyeliner whitener than color the eyes. Yellow and green, ooh, what a surprise. You're a slick little girl. out. Out of our closets. Out on the streets. Yes, we're coming out. Yeah, we're coming out. Yeah, we're coming out. Tom holte am nächsten Morgen Erik Lanz am Bahnhof von Moray ab. Morgen früh um 8 sind Sie mich wieder los, wenn Ihnen das recht ist. Ja, kein Problem. Erik Lanz war ein untersetzter Mann mit rosigen Lippen und einem schwarzen Schnurrbart. Warten Sie, ich nehme einen Ihrer Koffer. Im Auto riss Lanz sich den falschen Schnurrbart ab und steckte die schwarz geränderte Brille weg. Schön haben Sie es hier auf dem Land. Den Abend verbrachten sie zusammen mit Eloise. Lanz erzählte von seiner Heimatstadt Berlin und dass er in Paris Schmuck zu übergeben habe. Am nächsten Morgen brachte Tom den immer noch schnurrbartlosen Erik Lanz nach Moray zum 9 Uhr Zug. Tom war froh, den Deutschen, der nicht sehr deutsch aussah, wieder los zu sein. Er war guter Laune. Frank und er wollten heute nach Paris fahren, um dort Fotos für den neuen Pass machen zu lassen. Da ist das Fotoatelier. Tom zeigte auf ein kleines Schild über einer Tür, etwa 20 Meter entfernt. Den Leberfleck auf Franks Wange hatten sie überschminkt und der Junge trug seinen Scheitel wieder rechts. Ich warte dort drüben im Café. Nach etwa einer Stunde kam Frank zurück und setzte sich neben Tom. Kaum, dass er saß, versteifte sich der Junge, wandte sein Gesicht ab und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Schauen Sie. Tom blickte zur anderen Straßenseite hinüber, wo einer der beiden Männer, die dort standen, sich jetzt zu ihnen drehte. Tom erkannte Johnny Pearson. Der andere war ein Begleiter oder möglicherweise der Detektiv. Tom bezahlte und sie schlenderten die Rue de Rivoli hinunter Richtung Concorde. Dann war es Zeit, die Fotos aus dem Laden abzuholen. Tom ging zuerst hinein. Er tat so, als betrachtete er die Kameras in den Auslagen und ging nach einer Weile wieder hinaus. Alles klar, die Luft ist rein. Der Junge betrat den Laden und Tom schlenderte langsam die Straße hinunter. Von Johnny und dem Detektiv keine Spur. Hier sind die Fotos. Jetzt nehmen wir ein Taxi. Mein Vater hat uns oft mitgenommen zur Ausstellung. Er hat die Impressionisten immer gern gehabt, vor allem die französischen. In der Ausstellung Paris-Berlin schien Frank am stärksten beeindruckt von Emil Noldes Tanz unter dem goldenen Kalb. Ein wild tobendes Trio oder Quartett ordinärer Damen, von denen eine ganz nackt war. Das war doch etwas Nettes an deinem Vater. Er mochte Bilder. Und er konnte es sich leisten, sie zu kaufen. Sie schritten langsam zurück durch einen Raum, in dem sie schon gewesen waren. Links von ihnen lief eine der drei oder vier Miniaturkinovorführungen. Auf der Leinwand sah man russische Panzer, die Hitlers Armee angriffen. Ripley? Hier Reeves. Du kannst die fragliche Sache morgen in Paris abholen. Adresse wie immer. Sehr prompte Arbeit, Reeves. Ich danke dir. 2000, Tom. Dollar. Ich schick's dir so wie immer. Bist du in den nächsten Tagen zu Hause? Ja, warum? Willst du herkommen? Nein, sagte Tom vorsichtig, immer auf der Hut, falls seine Leitung abgehört würde. Sie legten auf. Tom wollte Reeves nicht damit behelligen, Frank bei sich aufzunehmen. Aber im Grunde hatte er selber auch keine Lust, sich noch lange um ihn zu kümmern. Vielleicht würde Frank jetzt mit dem neuen Pass wieder Mut fassen und von selber fortgehen und sein privates Abenteuer auf eigene Art zu Ende bringen. Donnerstagmittag rief Tom die Pariser Telefonnummer in der Rue du Cirque an. Ah, oui. Ich denke, es ist alles in Ordnung. Kommen Sie heute Nachmittag her. 3:30. In der Rue du Cirque fand Tom einen Parkplatz. Dann ging er in das Haus und fuhr mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock. Er klingelte links, wo Schüler stand. Kommen Sie rein. Franks Passbild trug den amtlichen Stempel. Dazu Photograph Attached Department of State Passport Agency New York. Benjamin Guthrie Andrews war der Name. Geboren in New York. Der Pass war etwas mehr als 5 Monate alt. Enthielt Einreisestempel von Heathrow, dann Frankreich, dann Italien. Dort hatte der Inhaber wohl das Pech gehabt, ihn loszuwerden. Sehr gut. Fehlt nur noch die Unterschrift. Ich habe mit Reeves vereinbart, dass ich das Geschäftliche mit ihm erledige. Tom ging hinunter zum Wagen und fuhr nach Hause. Berlin, überlegte er. Wenn Frank sich noch ein paar Tage länger verborgen halten wollte, war Berlin vielleicht das Richtige für ihn. Was hältst du von Berlin, Frank? Ihr könnt mal ausprobieren, ob der neue Pass auch funktioniert. Oh ja. Prima. Mesdames et messieurs, bonjour. Le commandant de bord Berthier et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord du Boeing 737 à destination de Berlin. Bitte halten Sie Ihre Sitzgurte noch so lange geschlossen, bis die Triebwerke abgestellt wurden und die Anschnallzeichen erloschen sind. Kapitän Berthier und seine Besatzung. Ihr Ziel war die Albrecht-Achilles-Straße, eine Nebenstraße des Kurfürstendamms, Hotel Frank. Sie füllten die Anmeldeformulare aus und gingen nach oben. Beim Frühstück schlug Tom das Charlottenburger Schloss vor, darauf Ost-Berlin und dann den Zoo. Wir könnten ein Taxi zur Kliniker Brücke nehmen, wo sie manchmal Gefangene austauschen. Ost und West. Spione? Ja, ja, echte Spione. Wie im Kino. Etwas mehr als eine Stunde verbrachten sie im Charlottenburger Schloss, fuhren dann von Charlottenburg zum Bahnhof Friedrichstraße. Tom fühlte, wie sofort eine Depression in ihm hochstieg, an die er sich von seinem ersten Besuch in Ost-Berlin erinnerte. Am späten Nachmittag, wieder im Westteil der Stadt, standen sie vor den geheizten und verglasten Behausungen der Krokodile. Ich könnte vielleicht nach Rom gehen. Geh erst nach Hause. Bring alles in Ordnung. Auch mit Theresa. Am Abend, als Tom sich in seinem Zimmer mit der Morgenpost ausruhte, rief ihn Frank von seinem Zimmer aus an. Ja. Ich habe für Montag einen Flug nach New York reservieren lassen. Abflug 11.45 Uhr mit Air France und in Düsseldorf muss ich umsteigen in die Lufthansa. Tom war erleichtert. Sie müssen mir vielleicht noch etwas Geld leihen. Abends gingen sie in ein Kino, liefen aber vor dem Ende raus. Hast du mit Theresa geschlafen? Hm? Einmal. Es war wundervoll. Ich habe es nicht sehr gut gemacht. Ich glaube, ich war zu aufgeregt. Sie hat gelacht. Dich ausgelacht? Ausgelacht? Weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht hat sie mit dir gelacht. Ich liebe Theresa seit 7 Monaten, seit dem Abend, als ich sie kennenlernte. Tom wollte weiterfragen, aber er brachte es nicht fertig. Mit einem Taxi fuhren sie ins Glad Ass. Es waren ausschließlich Männer und Jungen in der Bar. Einige trugen Frauenkleider und waren geschminkt. Frank wurde von allen Seiten angestarrt. Ein Schwuler im schwarzen Leder forderte Frank zum Tanzen auf. Geh nur! Frank sah einen Augenblick verwirrt aus, erschreckt. Dann folgte er dem Ledermann. Tom wandte ihm den Rücken zu. Von der Decke schwebte eine adonisartige Figur herab, überlebensgroß. Auf einem Ballon stand Motherfucker in Fraktur. Frank kam zurück, drängte sich zu Tom durch. Die amüsieren sich hier alle so. Und ganz ohne Mädchen. Hier, ein Bier. Warum bist du zurückgekommen? Die lärmende Musik machte Reden unmöglich. Natürlich war Reden ganz unnötig, denn das Angebot war für jeden Kunden klar. Frank sagte, er habe keine Lust, noch einmal zu tanzen. Nach dem einen Glas Bier verließen sie das Lokal. Sonntag aßen sie spät zu Mittag. Draußen, auf einem Hügel, von dem aus man über die Pfaueninsel im Wannsee sah. Ich werde diese Tage nie vergessen. Und ich weiß nicht, wann ich sie wiedersehen werde. Die Worte eines Liebenden, dachte Tom. Bin gleich wieder da, muss mal pinkeln. Tom überlegte, dass er morgen nach Paris zurückfahren könnte, wenn er nicht beschloss, Erik Lanz aufzusuchen. Er hätte dann auch Zeit, ein Geschenk für Eloise auszusuchen. Tom blickte nach rechts. Er glaubte, etwas gehört zu haben. Ben? Benjamin? Tom hatte wenig Lust, ins Unterholz zu gehen. Okay, Ben, hör auf mit dem Quatsch. Wir wollen gehen. Schweigen. Tom schluckte, was plötzlich schwierig war. Was ängstigte er sich? Plötzlich fing er an, vorwärts zu laufen. Geradeaus und etwas nach links, wo er glaubte, das Knacken von Zweigen gehört zu haben. Ben? Vor ihm, etwas weiter unten als der Weg, auf einer kleinen Lichtung, hatte Tom plötzlich die Antwort vor sich. Ein dunkelblauer Wagen. Beide Vordertüren geöffnet. In diesem Moment ließ der Fahrer den Motor anspringen und knallte seine Tür zu. Ein zweiter Mann rannte hinter dem Wagen hervor, wollte in den Beifahrersitz springen, sah aber Tom, blieb stehen, eine Hand auf der Tür, die andere griff in die Jackentasche. Sie hatten Frank. Davon war Tom überzeugt. Tom schaute auf eine schwarze, direkt auf ihn gerichtete Pistole. Ich hätte hinterher rennen können. Aber wozu? Um eine Kugel in den Bauch zu bekommen? Was zählt schon die Kleinigkeit wie der Tod von Tom Ripley im Vergleich mit einem Jungen, der ein paar Millionen wert ist? Ob Frank im Kofferraum lag? Geknebelt? Oder war er bewusstlos nach einem Schlag auf den Kopf? War da nicht noch ein dritter Mann gewesen auf dem hinteren Sitz? Tom meinte ja. Das alles ging ihm durch den Kopf, bevor der Wagen, ein Audi, um die nächste Wegbiegung im Wald rollte und außer Sicht war. Es gibt natürlich auch noch die ungemütliche Möglichkeit, dass sie mich als Tom Ripley erkannt haben. Vielleicht sind sie Frank und mir schon seit gestern gefolgt. Vielleicht schon länger. Nervös schloss Tom Ripley die Tür seines Hotelzimmers von innen ab. Er setzte sich aufs Bett und rief die Polizei an. Polizeirevier 19, Berlin-Charlottenburg. Ich glaube, ich habe ein Kidnapping gesehen. Tom beantwortete dann die Fragen des Beamten. Wann? Wo? Wie ist Ihr Name, bitte? Ich möchte meinen Namen nicht nennen. Ich habe die Autonummer notiert. Wer war das Opfer? Kennen Sie das Opfer? Nein, ein Junge, etwa 16, 17. Einer der Männer hatte eine Pistole. Darf ich Sie in 2 Stunden nochmal anrufen und fragen, was Sie festgestellt haben? Der Mann sagte ja und mit brüskem Dankeschön legte er auf. Es war jetzt fast 5:30. Er müsste sich mit Franks Mutter in Verbindung setzen, dachte Tom. Musste sie warnen, dass sie mit einer Lösegeldforderung zu rechnen habe. Aber wozu die Warnung gut sein sollte, das wusste er auch nicht. Jetzt, wo der Detektiv der Pearsons eine echte Aufgabe zu erfüllen hatte, war er in Paris. Und Tom wusste nicht, wie er ihn erreichen konnte. Aber das würde Mrs. Pearson sicher wissen. Hallo? Hallo, Mrs. Pearson. Können Sie mir sagen, in welchem Hotel Ihr Sohn Johnny und Ihr Privatdetektiv wohnen? In Paris? Warum wollen Sie das wissen? Sind Sie Amerikaner? Ja. Darf ich um Ihren Namen bitten? Das ist unwichtig. Viel wichtiger ist, wissen Sie, wo Frank ist? Ist er bei Ihnen? Nein, bei mir ist er nicht. Ich möchte bloß wissen, wo ich Ihren Detektiv in Paris erreichen kann. Ich wüsste gern, in welchem Hotel Sie wohnen. Aber ich weiß gar nicht, warum Sie das wissen wollen. Halten Sie meinen Sohn irgendwie fest? Nein, bestimmt nicht, Mrs. Pearson. Ich könnte wahrscheinlich feststellen, wo Ihr Detektiv wohnt. Ich brauche nur die französische Polizei anzurufen. Sie wohnen im Hotel Lutetia. Wozu wollen Sie das wissen? Ich habe Ihren Sohn in Paris gesehen. Aber ich bin nicht ganz sicher. Gesehen? Wo in Paris? Im amerikanischen Drugstore, Saint-Germain-des-Prés. Ich komme eben aus Paris. Wiederhören, Mrs. Pearson. Er legte den Hörer auf und begann zu packen. Im Hotel zu bleiben, kam ihm auf einmal sehr riskant vor. Eric Lanz fiel ihm ein. Vielleicht war er bereit, ihn aufzunehmen. Hallo Tom, willkommen in Berlin. Wir können Sie abholen. In 10 Minuten sehen wir uns. Eric Lanz Wohnung lag in der Niebuhrstraße, einer Parallelstraße zum Kudamm. Es war eine Junggesellenwohnung ohne Firlefanz mit schweren alten Möbeln. Eric Lanz machte Tom mit einem jungen Mann bekannt. Peter Schubler. Schlank, hochgewachsen, etwa 30 Jahre alt. Entschuldige uns eine Minute, Peter. Nimm ein Bier, wenn du magst. Eric Lanz winkte Tom ins Schlafzimmer und schloss die Tür. Was ist denn los? Tom berichtete von seinem Telefongespräch mit Lily Pearson. Ich glaube nicht, dass die Kidnapper versuchen werden, den Jungen aus West-Berlin rauszuschaffen. Was ist mit dem Jungen im Mann? Im Augenblick ist Peter mein Fahrer, Sekretär, Leibwächter, alles. Kommen Sie, trinken wir was. Sie vertrauen Peter? Der Junge ist aus Ost-Berlin geflüchtet. Im zweiten Versuch hat er es geschafft. Das heißt, da haben Sie ihn rausgeschmissen. Frank Pearson? Ist sein Vater nicht vor gar nicht langer Zeit gestorben? Ja. Selbstmord, nicht wahr? Sieht so aus. Eriks beiläufige Art ärgerte Tom. Für Erik war es nichts als eine nicht ganz saubere Situation und natürlich war er bereit, Tom ein bisschen zu helfen, weil Tom ein Freund von Reeves Minot war. Was macht Ihnen jetzt wieder Sorgen, Tom? Ich dachte, dass Mrs. Pearson ihrem Detektiv vielleicht rät, sich vor einem Amerikaner in Berlin in Acht zu nehmen, weil er entweder eine Gaunerei vorhat oder mit den Kidnappern unter einer Decke steckt. Würde es Ihnen helfen, wenn ich an Ihrer Stelle das Lutetia anrufe, Tom? Hier ist die Nummer. Tom reichte Erik einen Zettel. Fragen Sie nach John Pearson.